Jetzt sage ich nur noch ganz überrumpelnd jetzt, wenn wir das noch irgendwie reinkriegen, Stichwort, also eine Ahnung, worum es mit diesem ganzen Abendmahlstreit, weil du sagtest eben gerade, der Vorteil dieser Ausform von Reformation, eine Einheit herzustellen, im Handeln, also politisch quasi, ne? Und das wird aber gerade von Marx, wird Luther dafür sehr hart kritisiert, in Marxes Aufzeichnung, als Marx da diese Geschichte sozusagen ochst, wie er sagt, da sagt er, mir fällt auf, dass dieser blöde Luther so pedantisch und doktrinär ist in seiner Mittelalterlichkeit, dass er halt eine blödsinnige Zwischenstellung einnimmt, sozusagen im Gefolge, er will den Realienstreit, den Universalienstreit des Mittelalters Nominalisten, Realisten, also Ideenrealisten und so weiter, und für die anderen sind die Realia nur also Zeichen und für die anderen sind es Realitäten und so. Also dieser scholastische Streit, den nimmt er so auf, dass er wieder mal mitten durch die Mitte durch will, also so schlecht zentristisch hängen bleibt, und indem er sagt, das, was ich jetzt trinke, das Blut Christi, dieser Wein, und diese Hostien, also der Leib Christi, ja, das ist weder, noch bedeutet es weder. Während die einen sagen, das ist der Leib und das Blut, was ich da im Moment im Mund stecke oder trinke, und die anderen sagen, das bedeutet nur, also die Wiedertäufer und die ganzen chiliastischen Sekten, die sagen, es bedeutet nur. Und da will Luther, also da verbaut sich Luther die protestantische Einheitsfront mit Zwingli, mit den Zwinglianern, ja, indem er sagt, weder noch, und in so einen Mystizismus das Ganze reinbiegt, während die anderen das sich auflösen, gerade die Wiedertäufer. Das ist jetzt noch, ich wollte damit nur als Beispiel auch der Vermittlung mit diesem politischen, mit diesen taktischen, mit diesen Machtkämpfen, Interessenkämpfen, aber auch dieses religiösen Spleen sozusagen bei Luther, ne? Dieses Mystizistische, was Kofler so betont, im Vergleich zu den Rationalisten auf allen anderen Seiten, betonen, um diesen Abendmahlstreit nochmal klarzukriegen, oder die Sakramentefrage. Und das hat ja die Volksszene sozusagen in Deutschland total beschäftigt, und beschäftigt ja das ganze Bildungsbürgertum, dieses Evangelische und so, und diese Theologenzunft nach wie vor, ne? Solche Fragen. Ne? Ja. Und das ist mir noch nicht so verständlich, wie das sozusagen zu werden.